hell? In GTA Online steht einer auf der Straße mit einem Staubsauger und saugt den Boden. Hey, hey, hey, Leute! Hey, hey, hey, Leute! Guck mal da, was ist das denn? WTF? Das gibt es doch gar nicht. Warum? Wieso? Und seit wann? Auf seinem Server gibt es fliegende Staubsauger wie eine Hexe auf dem Besen. Wer Staub auf der Straße? Was sein du?